Frau Bundeskanzlerin, we are very honored to present to you tonight. Ein Preis für die Kanzlerin nur kurz nach ihrer Landung in Washington. Auftakt für ihren Blitzbesuch, ihren ersten Besuch in der amerikanischen Hauptstadt seit dem Amtsantritt Barack Obamas. So wie Henry Kissinger, Otto Graf Lambsdorff oder Condoleezza Rice wurde Angela Merkel für ihre Verdienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen ausgezeichnet. Ihr Hang zu Amerika sei nicht erst nach der Wiedervereinigung entstanden, so Frau Merkel in ihrer Rede. Meine Lebensplanung sah ja immer so aus, dass ich mir überlegt hatte, dass ich an dem Tag, an dem ich Rentnerin werde, und Frauen wurden das in der DDR mit 60, dass ich an diesem Tage in die Bundesrepublik reise, dort meinen DDR-Ausweis gegen einen ordentlichen deutschen Pass eintausche und mich dann sofort aufmache auf eine Reise nach Amerika. Das war sozusagen die Lebensplanung. Nun ist sie hier als Regierungschefin und führt in den nächsten Stunden politische Gespräche mit dem Präsidenten. Es ist die vierte bilaterale Begegnung in den vergangenen 12 Monaten. Man kennt sich also und, glaubt man dem Medienecho auf beiden Seiten des Atlantiks, hat doch noch nicht so recht zueinander gefunden. Die heutige Themenliste ist lang. Die Bundeskanzlerin stellte gestern Abend 3 Themen in den Mittelpunkt, die sicher auch Schwerpunkt der Gespräche sein werden. In der Verurteilung von Gewalt- und Menschenrechtsverletzungen im Iran sind sich beide Seiten einig. Und auch darüber hinaus, so die Bundeskanzlerin. Wir müssen gemeinsam alles daran setzen, dass der Iran nicht in den Besitz einer Atomwaffe kommt. Und ich begrüße es, dass es die Bereitschaft gibt, dass Direktgespräche auch mit dem Iran geführt werden. Aber wir werden an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika stehen, um entweder den Erfolg dieser Gespräche möglich zu machen oder aber auch durch Sanktionen klarzumachen, dass wir es ernst meinen mit der Erreichung unseres Ziels. Die Liste internationaler Krisenherde ist lang. Auch Afghanistan, Pakistan und die Lage im Nahen Osten stehen als Themen auf der Tagesordnung. Mit Blick auf die kommenden internationalen Begegnungen, dem G8-Gipfel in Italien und der G20-Konferenz in Pittsburgh, aber auch schon im Vorfeld des Klimagipfels von Kopenhagen, stellen sich Fragen zur Finanz- und Klimapolitik. Der Präsident und die Kanzlerin sind sich darin einig, dass sich eine Finanzkrise wie die der letzten Monate nicht wiederholen darf. Vor allem die offensive Geldpolitik der Amerikaner hat in Berlin Sorgen vor globalen Inflationsgefahren geweckt. Auch jetzt plädierte Angela Merkel wieder für ein nachhaltiges Wirtschaften. Wir als Regierungen haben unsere Lektion gelernt, sagte sie. Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob die Banken alle schon verstanden haben, welche Art von Wirkung sie hervorgerufen haben und ob nicht der Satz too big to fail manches Finanzinstitut ein bisschen zu überheblich machen könnte. Als herausragend hatte Präsident Obama die bilateralen Beziehungen in Dresden gewürdigt. Vielleicht hat er, um dies zu unterstreichen, nach dem Gespräch mit der Kanzlerin zur Pressekonferenz in den Rosengarten eingeladen. Eine seltene Ehre für Besucher des Weißen Hauses.